Deutschlandfunk Soundcheck. Das Thema nach wie vor im Tal der schrägen Rhythmen, der Sound des Breakbeats. Am Mikrofon ist Thomas Elber. The beeper got paged, protected to my waist in the nook of its hood. A rush money dot switch, cranking to a pitch, hall pack, wheel jack, dismount. Clank locking and chain lashing a pole, sweat striding through the bump and hustle of dollars. They got me by the leash and collar, a holler from squalor. Swept into the unfinished dance of the glass carousel. Sell. Out from under the asphalt sky and into the man-made atmosphere. Out from under the asphalt sky and into the man-made air. Some people run, some people hide. Schräge Beats mit Großstadtlyrik, das war ein Wax Poetic aus New York City mit Selim. Wax Poetic, eine der amerikanischen Formationen, die die Grenzen zwischen Jazz, Drum and Bass und Breakbeat ausloten. Dazu gehört übrigens auch DJ Spooky, ebenfalls aus New York, der ins gleiche Horn stößt wie Wax Poetic. Und da wird wieder bewiesen, man kann eigentlich zu allem rappen. Once again, that's right, as we run this, straight from New York. AKA Mike Stanley, bigger than big uncle. Check it, 1, 2. Yeah. Skills with practice, acrobatics you lack. Master flows who knows to blow some seas. Get freeze and ease, crush the 100 degrees. Move now, let me please zip up your lip up, you step up, you run back. Number one MC, bringing ruckus to your butt crack. Steelo, you worried then. Season rap like Kerrigan. Suckers on your mic, step off, then you hurry then. Move off, you stay out. That kid is style is played out. His crew is off stage, now he's walking on the way out. Super representer, summer to winter. Delphonic funky legend like the spinners. Foes rub nuts and turn into R&B singers. Stopping objects. Stopping objects. Stopping objects. Stopping objects. Stopping objects. Step up, get lessons, where won't you come testing? Rhymes come in cycles, blast holes like rifles. The rap game is trifle, punks get their lipo. Suction, reduction, coming you get nothing. Analyze supremacy, you don't wanna get with me. Who you be, who you see, me be in 3D. Perfecting lyrical, amateurs out damaged. Old school, new school, kids I will manage. Take you in your hometown, buy your stereo home sound. Mega drop 4 pound, thick kid like goose down. Jump, pull your shoes down, swept up your fan base. Pack bags and suitcase. Rearrange your album and try to come in who face your two-face, your basin. Trying to rock the styles now from Puffy and Mason. Stopping objects. Stopping objects. Stopping objects. Stopping objects. Stop an object. Howjob waren das aus Bielefeld, die atmosphärische Soundtracks mit den schrägen Beatspaaren mit Cut Edge. Zurück zum Sampler American Breakbeat, von dem wir in der ersten Soundcheck-Stunde schon einen Track hörten. Hier ist Prader mit dem Stück Slicker. Begriff Breakbeat erst mit salonfähig gemacht hat, ist der in der ersten Stunde schon gehörte Ronnie Size mit seinem Projekt Breakbeat Era. Aber zum richtigen kommerziellen Erfolg ist das Ganze noch zu schräg und experimentell. Hören wir Breakbeat Era mit Anti Everything. Ziemlich gefragt mittlerweile als Produzent ist der Engländer Mark Bell. Seine Reputation erlangte er über die Elektroformation LFO. Seine Art mit Rhythmen zu experimentieren hat so manchen kommerziell erfolgreichen Künstler inspiriert. Und dann ist er ja auch hingegangen und hat Björk und Depeche Mode produziert. Hören wir ja zuerst ein frühes Stück von LFO aus dem Jahre 91 und dann ein Stück, was er 2000 zusammen mit Björk produziert hat. Hier sind erstmal LFO. innocent are dreaming as you should sleep behind, sleep behind, sleep behind. Der Sound des Breakbeat und Pop müssen sich nicht ausschließen. Das haben wir gerade gehört. Björk mit Scattered. Ebenfalls schwer im Grenzbereich von Groove und Chaos sind Outtakro unterwegs, die schon 1993 dafür gesorgt haben, dass scheinbar schräge Rhythmen durchaus Popcharakter haben können. Thank you. Die englische Gruppe Autechre mit dem Stück Eggshell, den unbestrittenen König der schrägen Rhythmen, die sich scheinbar überholenden Loops, die seltsamen Breaks, das ist sicher immer noch Richard D. James alias FX Twin, seinen Nachahmern immer irgendwie einen Schritt voraus, bringt er das Chaos zurück in die Computermusik und gleichzeitig eine neue Definition von Groove. Hören wir ihn mit Fall. Thank you. T-Power aus dem Drum and Bass Lager mit String Dub. Breakbeat ist nicht mehr festlegbar auf nur Drum and Bass alleine, sondern hat viele musikalische Richtungen zurzeit erwischt. Und ohne Leute wie FX Twin oder Square Pusher, die wirklich Extreme schaffen und die nächste Generation der Rhythmusprogrammierung einläuten, wäre Breakbeat wirklich nur halb so schön. Hören wir bis zu den Nachrichten noch Square Pusher mit Massive Stay Strong. Mein Name ist Thomas Elbern und ich sage jetzt schon mal Tschüss. Deutschlandfunk.